las im Dorf um Mittag mitten im Midi. Das Licht gesprenkelt unter den Platanen und der Brunnen plätschert und die Kugeln klacken beim Petanque. Das ist ein Film, der ist uralt und der läuft immer noch. Noch immer hocken sie an Tischen vor der Bahn, der Bäcker, Schäfer, Lehrer, Garagist, und alle reden übers Wetter und den Wein für dieses Jahr und dass sich auch seit Mitterrand noch nichts geändert hat. Die Alte krumm gebuckelt unterm Arm, ihr täglich Brot schleicht in ihr aus. Um sie herum fahren die Kinder Tour de France, der Food Village läuft immer lachend hinterher. Und ich sitz beim zweiten Glas, was ist? Aus dem Weinberg bläst mein Bruder Pan. Zur Sonnenhymne fallen die Zikaden ein. Die Zeit bewegt sich langsam seitwärts und nicht mehr nach vorne. So wird es sein, wenn die Geschichte mal zu Ende ist. Bis dahin liest die 15 Namen an der Wand, der Mauerwand, die vor dem Oleander steht. Die Wand, vor 40 Jahren war die vollgespritzt mit Blut, als die SS hier 15 Männer des Markiers schoss. Ob Zeit die Wunden heilt, doch wenn sie steht, fragt ihr kein Mensch und alle schauen auf den Bus aus meinem Land, der plötzlich hält. Auf einmal geht sie wieder los, die alte Zeit. Und ich trink schnell ein drittes Glas Pastis. Glas im Dorf um Mittag mitten im Midi wird voll. Der Reiseleiter gibt nur 10 Minuten für das Knipsen. Dies hier, sagt er typisch, sehen wir noch oft. Man ist diskret und ist gepflegt und ist was Besseres. Ein Kunstverein, der sucht Romanik mitten im Midi. Die Kirche hier im Dorf soll karolinisch sein. Die Witwe sagt es streng und sieht dann über mich hinweg. Und ich denk, sie ist ganz genau der Nazi-Witwe-Typ. Die reisen auf den Spuren ihrer Männer, die die Welt in Scherben schlugen. Dafür kriegen sie Pensionen. Warum macht bloß die Geschichte, fragst du, diesen schlechten Witz? Und ich trink wütend noch ein Glas Pastis. Glas im Dorf um Mittag mitten im Midi wird leer. Der Kunstverein besichtigt diese Kirche und die Leute aus dem Dorf begeben sich zu ihrem Mahl. Der Lehrer bleibt und trinkt und gähnt über der Humanität. Und über diesen leeren Platz kommt sie allein, die Witwe, in den Händen rote Rosen. Es sind 15 und sie legt die Rosen einzeln an die Wand. Die Wand, an der untereinander 15 Namen stehen. Die Stille hat ein Echo, wenn Zikaden plötzlich schweigen und die Flöte aus dem Weinberg bläst auf einmal einen Tango, diesen wundersamen Tango, die Midi. Und ich trinke irritiert noch ein Pastis.